1 live. Noob und Nerd, die WG mit Manuel, Dennis, Ruffelkopter und Sie. Dennis! Wohnzimmer! Endlich ist es wieder soweit. Im TV jammern wieder Urlauber, wie schlimm alles war und dass sie sich gar nicht erholt haben. Guck mal. Meine Frau und ich sind an den Südpol gefahren, aber in dem Pool konnte man gar nicht schwimmen und überall Pinguine und von wegen Süden, das war voll kalt. Boah, der Arme. Weißt du noch, wie wir mit Kiffer Kai in New Orleans von Cops angehalten wurden? Yes, Officer, I have 3 Kilo Marihuana in the Kofferraum. Gucken Sie mal da vorne, da steht ein unbewaffneter Schwarzer. Hahaha, das ist ja nochmal gut gegangen. Hola, Jungs. Hi, Sie. Wir reden gerade über Urlaub. Weißt du noch, wie wir in Spanien im Hotel Terminator geguckt haben? Vamos, muchachos. Hasta la vista, baby. Haha, die haben vergessen, hasta la vista, baby auf Spanisch zu übersetzen. Die Loser. Ach, ich geh ins Bett. Aber Sie, weißt du noch, wie du dich letztes Jahr urlaubstechnisch total aufgeregt hast? Die Zimmer sind dreckig und stinken und im Badezimmer ist Schimmel. Deswegen fahren wir ja jetzt auch in den Urlaub. Bis in 14 Tagen. Tschüssi. Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tag, ihr Kissenbezüge. Tag, Herr Braunschweig. Wir reden gerade über Urlaub. Ich wollte mich dieses Jahr mal so richtig erholen und bin in eine Hundepension. Ich sag nur, schlechtes Fressen aus dem Napf, alles vollgepinkelt und Tag und Nacht Gejaule. Deswegen wollten Sie in eine Hundepension? Nee, deswegen wollte ich nicht nach Malle. Lasst euch von Noob und Nerd wecken mit der 1 Live App. Alle Infos auf 1live.de.